Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Kurt Reisnecker. Schwer wie Blei mögen andere Hörspiele sein. Das Hörspiel Die Hochzeit über ein rauschendes Fest ist von herrlicher Leichtigkeit. Das meinte Daniel Hadler, Kulturredakteur der Kleinen Zeitung und Mitglied der Ö1-Hörspieljury und nominierte dieses Hörspiel für unsere Sommerserie mit Lieblingshörspielen der Ö1-Hörspieljury. Von Christoph Grissemann in Reimform vorgetragen, so Daniel Hadler, erheitert die satirische Geschichte auch beim Wiederhören. Vielleicht erinnern Sie sich noch, es war während der Pandemiezeit im Mai vor 2 Jahren, als wir dieses Hörspiel zum ersten Mal ausstrahlten. Richtige Hochzeiten konnten seit mehr als einem Jahr nicht stattfinden und damals mussten tausende Paare noch warten, denn frühestens im Juli, so hieß es, könnten größere Feiern wieder möglich sein. Damals galt, Feierlichkeiten mit mehr als 50 Personen waren nicht erlaubt. Der Mindestabstand von 2 Metern zu Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, musste eingehalten werden. Eine FFP2-Maske war zu tragen und es durften bei Hochzeiten keine Speisen und keine Getränke angeboten werden. Marc Karnals Hörspiel Die Hochzeit erinnerte also an menschliches Miteinander aus vergangenen Zeiten. Und dazu passend war wahrscheinlich auch die Form. Die Hochzeit war wahrscheinlich das erste im Paarreim abgefasste Hörspiel des österreichischen Rundfunks. Vielleicht war das auch ein Grund, warum die Hochzeit von Ö1-Hörerinnen und Hörern zum Hörspiel des Jahres 2021 gekürt wurde. Hören Sie nun Die Hochzeit mit Michaela Bilgeri, mit Sarah Viktoria Frick, die derzeit bei den Salzburger Festspielen im Jedermann Teufel und Gott verkörpert, mit Reinhold G. Moritz und mit Martin Fischer. Sie alle in mehreren Rollen. Weiters unser Ö1-Kollege Christian Willibald als Christian Willibald und Christoph Grissemann als Erzähler. Auf einem Berg im Attergau, da ragt ins satte Himmelblau das Kurhotel zur Traube. 3 Sterne, keine Haube. Noch ist es ruhig, die Mailuft weht, kein Gast in Sicht. Die Köchin steht im Garten und rupft Dill und summt dabei ganz still. Die Hochzeit von Marc Karnal. Im Festsaal werkt der Wirt indes in seinem FC Bayern-Dress. Er kontrolliert die Tischgedecke, arrangiert die Ziergestecke, glanzpoliert die Grillfleischgabel, gaffert lose Bühnenkabel, stapelt Teller, reinigt Sessel, kamoufliert den Gulaschkessel mit Hortensien und Flieder, kniet sich unter Stöhnen nieder. Eigentlich nur im Bestreben, eine Blume aufzuheben und verreißt beim Niederbücken sich ganz übel seinen Rücken. Stöhnt Hans, so heißt der Wirt, jammert, hyperventiliert. Schreit vor Schmerz mit roter Birne. Angstschweiß steht auf seiner Stirne. Jetzt erkennt er seine Lage und stellt sich die bange Frage: Wie soll ich mit Hexenschuss? Halt bloß hakeln bis zum Schluss. Ungehört verhallt sein Wimmern, weil die Wirtin auf den Zimmern, weit entfernt vom großen Saal, noch ein allerletztes Mal alle Betten inspiziert, durch die Bäder patrouilliert, Polster richtet, Falten glättet, Spinnen killt und Fliegen plättet, Badezimmerspiegel putzt und 2 Juckerpalmen stutzt. Nach der Zimmertour besieht sie dann noch die Hochzeitssuite, legt dem Paar Espresso-Tabs, Zitrustücher, Schokonaps und Seife in die beige-neutrale Fake-Keramik-Dekoschale. Marie pausiert ihr Tun abrupt, weil von fern ein Auto hupt. Der junge Mann, der wie verrückt gleich mehrmals auf die Hupe drückt, ist Heimo. Seines Zeichens Lieder der fidelen Oberrieder, einer Pop- und Schlagerband für Hochzeit, Party und Event. Er hat in seinem Ford Transit das Sound- und Lichtequipment mit. Um es nicht so weit zu tragen, will er mit dem Lieferwagen alles möglichst nah zur Bühne fahren und dafür die grüne Wiese hinterm Haus durchqueren, wenn da nicht zwei Pfosten wären, die im Sinn von den Erfindern Heimo an der Durchfahrt hindern. Die Köchin will vom Kräutergarten soeben Richtung Küche starten. Da hört sie plötzlich einen Mann. Der schreit sie laut und deutlich an. Hallo? Sie da? Hören Sie mich? Könnten Sie mir helfen? Ich habe da ein Problem. Ich muss, wie Sie sehen, mit dem Bus meinen ganzen schweren Schmarrn dort zum Saal nach hinten fahren. Doch da stehen zwei Stempen. Bin ja nicht zum Campen da. Und weil sie nicht gleich reagiert, schreit Heimo völlig ungeniert. Erst wird das heute noch was, verdammt. Seid ihr denn alle taub mitsamt? Die Köchin kommt gemächlich näher. Nicht allzu schnell, sie schlendert eher. Und mustert den ihr Unbekannten mit einem lässig arroganten, doch gleichsam interessierten Blick, streicht ihre Windfrisur zurück und sagt ganz kühl: Hör auf zu schreien, sonst spucke ich dir ins Essen rein. Und glaub mir eines, ich hab da noch mehr in meinem Repertoire. Merk dir nur eines, junger Mann, leg dich nie mit der Köchin an. Heimo kann nach kurzem Staunen nur ganz leis und schüchtern raunen. Tut mir leid, ich frag ja nur. Dann trage ich eben meine Fuhr zu Fuß nach hinten. Kein Problem, ich bin der Heimo. Angenehm, fügt er noch zögerlich hinzu und zeigt ganz scheu auf sein Tattoo am Arm. Da steht in Knalltürkis Madness, Harmony and Peace. Ganz kurz muss sie die Stirne runzeln, dann aber doch beträchtlich schmunzeln und sagt recht freundlich: Alles klar, Peace, ich bin die Julia. In der Bar hat unterdessen Hans drei Parkemet gefressen. Grausam pocht der Rückenschmerz, grausam pocht zudem sein Herz. Drum haut er zum Drüberstreuen sich zwei Beta-Blocker rein. Doch da kommt Marie, die Wirtin, grad ums Eck geflitzt und stiert ihn skeptisch, fast erschrocken an und erhebt gleich ihr Organ. Du bist echt nicht mehr zu retten. Haust dir mit den Herztabletten Parkemet in deinen Schlund? Das ist echt nicht mehr gesund. Zu den 10 bis 14 Bier pro Tag, du Irrer, wirfst du dir auch noch die härtesten Arzneien in deinen fetten Ranzen rein? Hans entgegnet ihr recht rau. Meine heißgeliebte Frau, jetzt sind Sie schon unten. Pech, trotzdem danke fürs Gespräch. Aus ihrem Blick spricht schiere Wut. Ihr Zorn scheint chronisch und akut. Bring dich um, das ist mir echt nicht nur wurscht, nein, sogar recht. Mit diesen harten Worten macht Marie auf einmal kehrt und lacht. Irritiert bleibt Hans zurück. Doch er hat zu seinem Glück schon die Hand am Zapfhahngriff. Gierig trinkt er seinen Pfiff. Das war's für heute mit 0 Promille. Das war's für heute auch mit der Stille. Am Gästeparkplatz brummt ein Audi. In dem herrscht eine rechte Gaudi. Wer gackert da so schrill und laut? Es sind die Freundinnen der Braut. Ah, ja. Die haben heute, dezent verfrüht, seit 10 Uhr morgens vorgeglüht. Sie schlucken Sekt, als wären sie hohl, und sind schon dementsprechend voll. Ein Golf biegt in den Parkplatz ein. Das muss die Tante Jella sein. Und gleich dahinter hupt ein Ford. Der Lärm gellt durch den Luftkurort. Am Steuer sitzt der Onkel Kurt. Sein dicker Wanst quillt unterm Gurt. Daneben seine Frau Luise. Dazwischen ihre Ehekrise. Auf seinem grünen Motorbike folgt dicht darauf der irre Mike. Danach Veronika und Jens aus Frankfurt am Mercedes-Benz. Und Opa Klaus winkt selten froh aus seinem silbernen Peugeot. Man sieht und hört, es ist soweit. Das wird's mit der Beschaulichkeit für heute wohl gewesen sein. Die Hochzeitsmeute trudelt ein. Ich muss aufs Klo, ich muss aufs Klo. 16 Uhr. Der feierliche Sektempfang ist, wie man hört, bereits in Gang. Die Gäste plaudern, scherzen, prosten, einander heiter zu und kosten, sich durch die Lachs- und Schinkenhappen, die Fluxi von den Tellern schnappen. Leicht abseits vom Empfangstamtam steht Valentin, der Bräutigam, mit seiner Mutter Erika. Die zischt ihm zu, ihr Blick ist starr. Es tut mir wirklich leid. Es ist natürlich etwas spät, doch bist du dank des Aszendentengrad in einem schlechten Marsquadrat. Sieh zu, wenn du sie wirklich liebst, dass du die Hochzeit noch verschiebst. Valentin ist etwas baff, zieht dann aber jäh und straff, um die Stimmung zu kalmieren und Geduld zu simulieren, seine Lippen Richtung Ohren. Denn er hat sich einst geschworen, Streit zum Seelenheil von beiden Seiten möglichst zu vermeiden. Drum verzichtet er auf Drama und spricht ruhig zu seiner Mama. Gar kein Grund, dich aufzuregen. Ich werde es mir überlegen, von der Trauung abzusehen, wenn die Sterne so schlecht stehen. Und sofort die Party stoppen, wegen unseren Horoskopen. Er lässt seine Mutter stehen, um zu Onkel Kurt zu gehen. Der steht einsam auf der Wiese, weil sich seine Frau Luise nach dem Streit beim ersten Sekt weinend am WC versteckt. Kurt kaut mürrisch Kürbiskerne und schaut Löcher in die Ferne. Valentin betritt den Rasen, um den Onkel zu bespaßen. Doch Andrea passt ihn ab, in der Hand den Selfie-Stab. Die beste Freundin seiner Braut macht Fotos von der Gäste-Crowd und will nun auch den Bräutigam verewigen auf Instagram. Valentin, schau nicht so finster. Ich lade doch die Pics auf Insta. Valentin denkt zwar gescheißen, dennoch tut er wie geheißen. Er fingiert ein breites Lachen und lässt sie die Fotos machen. Da sieht er zu ihrer Linken Hans aus seinem Gasthof hinken. Hans weiß wohl, was sich gehört. Drum hat er sein Bayern-Shirt gegen Hemd und Rock getauscht und das Haupthaar fesch gebauscht. Dennoch ist er schlecht in Form, denn sein Rücken schmerzt enorm. Und er hat bereits 4 kleine Bier gezwitschert, dazu eine halbe Flasche Weißburgunder. Also ist es auch kein Wunder, dass es ihn schon etwas dreht, als er in den Garten geht. Valentin eilt ihm entgegen. Es kommt ihm gerade sehr gelegen, von der doofen Fotosession unvermittelt wegzupreschen. Servus Hans, ruft Valentin und stellt sich knapp neben ihn, beugt sich unauffällig vor und raunt hektisch ihm ins Ohr. Bitte sag, dass alles passt. Ich bin schon am Herweg fast vor Besorgnis umgekippt. Weil es am Ende etwas gibt, das wir zwei vielleicht vergessen haben. Klappt das mit dem Essen? 80 Fleisch und 4 Veganer? Hat euch unser Weddingplaner mit der Torte gestern Nacht auch den Strauß vorbeigebracht? Ich bin knapp vorm Überschnappen. Bitte, es muss alles klappen. Valentin macht ihn nervös. Aber Hans bleibt seriös. Glaub ihr, alles läuft nach Plan. Stell dich bitte nicht so an. Und mit trübem Silberblick tätschelt Hans ihm das Genick. Dabei macht er einen Schritt Richtung Bräutigam und tritt ohne Absicht oder Not in ein Häufchen Hundekot, das der Spitz von Opa Klaus hingekackt hat vor das Haus. Hans erschrickt und hebt sein Bein und steigt gleich noch einmal rein. Fluchend streift er seinen Schuh auf dem Kies und tänzelt zu diesem Zweck fast Moonwalk gleich. Durch den Schotter, gestenreich, reibt er seine Sohle, doch sieht er nicht das kleine Loch hinter ihm. Er tritt hinein. Laut ertönt sein grelles Schreien. Hans knickt ein, sein Kopf ist rot. Himmel, Herrgott, Sabberlaut! Schimpft er wutentbrannt und röchelt. Aua! Ganz blöd umgeknöchelt. Es registriert die Szenerie aus sicherer Distanz Marie. Sie gießt die Primeln am Balkon und sieht von oben die Aktion. Die Wirtin seufzt und denkt geknickt. Er ist so furchtbar ungeschickt. Sie sieht ihm zu und ahnt dabei. Heute schuft ich wieder mal für zwei. Den ganzen Abend lang wird mein Gemahl mir keine Hilfe sein. Erst kippt er um, dann fällt er hin, dann säuft er und dann haut es ihn erst recht besoffen auf den Steiß. Es ist ein echter Teufelskreis. Zwar ist Marie dezent erbost, doch spendet es ihr etwas Trost, dass für Vermählung und Bankett die Vorbereitungen komplett und tadellos getroffen sind. Im Ofen schmoren Huhn und Rind. Im Kühlschrank warten delikate Suppensoßen und Salate. Weiters sind Desserts und Kuchen als erledigt zu verbuchen. Die Verlässlichkeit der Küche ist wie Balsam für die Psyche. Und Marie hat auch Vertrauen in die beiden Stubenfrauen, die schon seit dem frühen Morgen für die Partydeko sorgen. Auf der Wiese hinterm Haus sieht es schon sehr festlich aus. Kreppgirlanden und Gestecke, Blumenpracht in jeder Ecke. Weiße Hussen auf den Sesseln, Tulpen in Keramikkesseln und in Schalen akkurat feinstes Muschelgranulat. Heimo checkt gerade schlecht gelaunt, noch zur Sicherheit den Sound. Er soll nämlich Lieder neben dem WC zum Besten geben. Heimo hält davon nicht viel. Doch es war ein Teil vom Deal, dass er vor dem Abendmahl zwischen Klo und Speisesaal steht mit seinem Stromklavier. Und dazu so 3 bis 4 leise Schmuselieder singt, während man Champagner trinkt. 1, 2, 1, 2, schallt es dumpf aus der PA. 1, 2, Test, jetzt klingt es schon halbwegs klar. 1, 2, Test. Heimo stellt zufrieden fest, für den Hintergrundgesang reicht der mäßig gute Klang. Und er stimmt zur Probe dann schnell noch eine Nummer an. Ich liebe dich wie keine zweite, bleib immer zu an meiner Seite. Du bist die schönste Frau auf Erden, lass uns zusammen glücklich werden. Ich habe dich so furchtbar gern, doch leider schaust du immer fern. Kein Mensch ist mir so wichtig, doch du bist fernsehsüchtig. Wenn ich dich am Morgen treff, schaust du am liebsten ORF. Wenn ich dich zum Mittag seh, läuft RTL und ARD. Kommst du nachmittags zu mir, dann schaust du immer zu Puls 4. Abendessen gibt es kein, so eine Arte und Sat 1. Und wenn wir zwei uns lieben, läuft nebenbei Pro7. Ich schwöre dir, ich hätt nichts gegen Prime und Netflix. Wen hört man da ironisch proschen? Bei Heimo fällt sofort der Groschen. Es ist die Köchin Julia, die sich für Heimo unmerkbar genähert hat, um dem Gesang sowie dem hellen Keyboard-Klang zu lauschen, ohne sich zu rühren. Hör auf, so blöd zum Applaudieren! Ich hab doch nur den Sound gecheckt. Hast mich echt brutal erschreckt. Das ist doch wirklich allerhand. Die Köchin lächelt süffisant. Jetzt zuck doch nicht schon wieder aus. Ich finde ja deinen Song durchaus, ich würde sagen, interessant. Und irgendwie sogar charmant. Doch Heimo will davon nichts hören und weiß sich lauthals zu empören. Er haut auf sein Klavier und harscht. Ich merke es, wenn er mich verarscht. Reg dich doch nicht künstlich auf, du bist ja wirklich übel drauf. Bleib doch cool. Ich wollte dir nur ein frisch gezapftes Bier und 2 Debrezina bringen. Doch du warst so schön am Singen, also wollte ich dich nicht stören und mir deinen Song anhören. Plötzlich, friedlich, spricht der Mucker. Meine Nerven sind aus Zucker. Glaub mir, ich meine es nicht böse. Ich bin einfach sehr nervös. Gerne esse ich deine Würsteln und danach das Bier zu bürsteln. Beides inhaliere ich weg. Danke für den guten Snack. Die schaumgebremste Reaktion sowie der ruhige, sanfte Ton weiß Julia zu überraschen. Da stellt sie mit einem raschen Move das silberne Tablett auf den Tisch und lächelt nett. Heimo sagt nur: Gschamster Diener. Und schnappt sich die Depreziner, beißt hinein und schluckt sie munter, ohne lang zu kauen, runter. Julia sagt leise: Wow, aus dir wird man auch nicht schlau. Sie macht kehrt und lässt ihn essen. Heimo denkt sich unterdessen: Irgendwie gefällt die mir. Schon steckt er sich voller Gier auch die zweite Wurst hinein. Herrlich kann das Leben sein. Ungefähr zur selben Zeit macht sich spürbar Spannung breit. In dem reich gedeckten Garten vor dem Haus, wo alle warten, dass sie nach dem Shampoos-Schlürfen auf die Trauungswiese dürfen. Doch man übersieht ihn kaum. Es ist ein Elefant im Raum. Ausgerechnet Opa Klaus spricht es dann als erster aus. 7 Dezibel zu laut. Wo bleibt eigentlich die Braut? Valentin in seinem Frack schreit aus voller Kehle. Fuck! Es ist kurz vor 17 Uhr. Nach wie vor fehlt jede Spur von Verena, seiner Braut, die seit einer Stunde laut Ablaufplan schon hier sein müsste. Walli ist schockiert und wüsste nur zu gerne, was sie treibt, respektive wo sie bleibt. Er versucht, sie zu erreichen, hastig. Beinahe flehend streichen seine Finger übern Screen. Aber es erwarten ihn jedes Mal die immer gleichen Tut, Tut, Tut besetzt Tonzeichen. Es ist just dieselbe Martha, wenn er seinen Schwiegervater dringend anzurufen trachtet, der sein Handy nicht beachtet. Nun, vielleicht liegt es auf lautlos auf der Rückbank jenes Autos, mit dem er laut Protokoll seine Tochter bringen soll. Besser hätte bringen sollen, denn die beiden sind verschollen. Valentin zuckt demnächst aus. Hans kommt hinkend aus dem Haus, ruft ihm zu: Hör auf zu fluchen. Ich fahr deine Alte suchen. Die hat sich bestimmt verirrt. Keuchend geht der dicke Wirt Richtung Parkplatz, Schritt für Schritt. Kommt vielleicht noch jemand mit? Weil 4 Augen sehen mehr. Onkel Kurt erfreut es sehr, dass sich seine Frau Luise ohne nachzudenken diese Chance nicht entgehen lässt, abzuhauen vom Hochzeitsfest. Für die beiden Zankerprobten ist das Fehlen der Verlobten praktisch die Gelegenheit für ein Stündchen ohne Streit. Deshalb läuft Luise ganz schnell und motiviert zu Hans. Dieser alte Kavalier öffnet ihr die Autotür, winkt zum Abschied und steigt ein. Möge er erfolgreich sein. Erika und Opa Klaus sitzen auf der Bank vorm Haus. Opa Klaus ist schwach und bleich, denn der Tag ist actionreich und zu viel für seine Nerven. Es geht ihm an die Reserven und ein bisschen auf den Senkel, dass sich seine Schwiegerenkeltochter gar so sehr verspätet. Klaus ist schwer besorgt und betet, dass ihr nichts passiert sein mag, just an ihrem großen Tag. Er wirkt müde und verbittert und sein halber Körper zittert. Deshalb fragt er Erika um die Herzgenerika. Papa, nimm um Himmels Willen bitte nicht die starken Pillen. Dieser Dreck bringt dich ins Grab. Schau, was ich stattdessen habe. Gegen ihres Vaters Willen überreicht sie ihm Pastillen. Putz dich mit dem Schüsslersalz. Gib mir die Arznei, sonst knallt's. Es gemahnt sein roter Kopf fast an einen Dampfkochtopf. Also gibt sie lieber nach und sagt zähneknirschend. Ach, dann friss halt den Pharma-Dreck. Erika geht wütend weg und läuft stracks zu ihrem Sohn. Der ist fahl und weint fast schon. Sie sagt mit geschwellter Brust: Valentin, ich hab's gewusst. Wenn ich's dir doch immer sage. Finger weg von Krebs und Waage. Walli reagiert erbost. Meinst du, das ist mir ein Trost? Könntest du dich bitte schleichen mit den dummen Tierkreiszeichen? Schrei mich doch nicht gleich so an. Das ist typisch Wassermann. Er macht auf dem Absatz kehrt, denn ein Streit hat keinen Wert. Lieber läuft er zu Andrea, die am Traktorrasenmäher hockt und sich samt ihrer Klick froh betrinkt. Denn mit Geschick hat sie sich 4 Flaschen Sekt von Marie und Hans gecheckt. Walli ruft: Andrea, sag, hattest du heute Vormittag mit Verena noch Kontakt? Hat sie irgendwas gesagt? Andrea wirkt bedient und lallt. Ach, die kommen sicher bald. Wetten wir um einen Zehner, deine Beauty Queen Verena hat sich einfach übereilt, ihre Haare umgestylt oder sich zu lang geschminkt? Wie man hört, Andrea ringt mit der Artikulation, Valentin mit der Fasson. Plötzlich ruft von fern Marie: Hallo, bitte kommen Sie. Winkend kommt die Wirtin näher, Walli glotzt, da ruft Andrea: Wer genau soll kommen, ich? Nein, ich glaube, sie meint mich. Zischelt Valentin und rennt zu der Wirtin, Justament. Die verschwendet keine Zeit und erklärt ihm zum Geleit: Eben war im Rundfunk dieser, wie heißt das, Kurz-News-Teaser? Ach, Sie wissen, was ich meine. Jedenfalls war eben eine Headline im Ö1-Journal. Sinngemäß Verkehrsunfall auf A1 mit Schwerverletzten. Das sagt sie dem schwer entsetzten Valentin. Mit schnellem Schritt kommt er in die Stube mit. Aus dem Radio erschallt deutlich Christian Willywald. Laut dem Pressesprecher ist der Außen- und EU-Minister im Gespräch mit Bern und Prag über den Transitvertrag. Valentin denkt ohne Zweifel: Bitte, was soll mich zum Teufel diese Nachricht interessieren? Sein Gesicht soll ihm gefrieren, denn es folgen gleich zum Schluss des Journales üble News. Jetzt noch ein Verkehrsbericht. Froh stimmt dieser leider nicht. Vor der Ausfahrt Oberwang ist nach einem sanften Hang heute um 13 Uhr ein Rowdy ungebremst mit seinem Audi in die dicke Lärmschutzwand reingeknallt am Fahrbahnrand. Er fuhr über 160, das ist viel zu schnell und rechtsig. Nur ein falscher Lenkradschwenk reichte, dass der Unfalllenker Vollgas in die Bande krachte und sich so ums Leben brachte. Auf dem irren Todesritt riss er seine Tochter mit, die mit ihm im Auto war. Sie war leider unrettbar. Mehr zu dem Verkehrsunfall hören Sie im Nachtjournal. Moderiert Herr Willywald. Schönen Abend und bis bald. Schon schallt der Kulturjournal-Jingle durch den Speisesaal. Walli, der beinahe Gemahl, starrt ins Leere. Kulturjournal. Kreidefahl. 18 Uhr. Kurz war Walli kreidebleich. Doch dann fing er sich sogleich. Denn sein lieber Schwiegervater fährt nicht Audi, sondern Smart. Er ist zudem kein schneller Fahrer, sondern mehr Typ Treibstoffsparer. Insofern glaubt Walli nicht, dass ihm der Journalbericht Grund zur Sorge geben muss oder Panik gar am Schluss. Andererseits weiß eben jener arme Walli von Verena immer noch 0, nichts, was zum einen angesichts der Gesellschaft vor dem Haus peinlich und fatal ist. Aus dem Grund und in Anbetracht der Sorgen, die sich Walli macht, hat der Verlobte nach wie vor sein smartes Telefon am Ohr und hofft inständig, dass er sie erreichen kann. Doch raubt ihm die Bilanz schön langsam jeden Mut. Denn er hört stets nur tut, tut, tut. Auch Marie, der Wirtin, ist langsam echt nach einem Twist. Erstens, weil ihr Gatte Hans, trotz des lobenswerten Plans, nachzuschauen, wo die Absenten sich verfahren haben könnten, nun schon über eine Stunde weg ist und die Hochzeitsrunde durch die Bank leicht angepisst wirkt, was sehr verständlich ist. Scheu geht sie auf den Balkon und da hört man es auch schon. Viele wirken angespannt, glotzen in das Hügelland oder in den Narrenkasten. Manche drohen gar auszurasten, trippeln mürrisch hin und her, atmen theatralisch schwer, zischeln oder gähnen laut, bis sich Jens zu rufen traut. Sorry, doch, ich bin so frei. Das ist echt eine Sauerei. Tante Jella stimmt ihm zu. Auch von mir ein lautes Buh. Und der irre Mike stimmt ein. Das soll eine Hochzeit sein? Schließlich fragt noch Opa Klaus. Fährt mich irgendwer nach Haus? Da sieht Onkel Kurt Marie oben am Balkon. Und sie schafft es nicht mehr, sich zu ducken. Schon beginnt er aufzumucken. Hallo, Sie sind doch vom Haus. Wie sieht's mit Getränken aus? Was steht, falls vorhanden, am, sagen wir, Ersatzprogramm? Niemand sagt uns irgendwas. Eine Schweinerei ist das. Sprudelt es aus Kurt heraus. Wie man hört, kriegt er Applaus. Alles stiert voll Aggression zu der Wirtin am Balkon. Diese sagt sich leise. Hoi, jetzt bin ich in der Bredouille. Sie haut mit dem Zimmerschlüssel fest auf eine Blumenschüssel und bewirkt auf diese Weise, dass die meisten Gäste leise sind, sogleich nach oben starren und gespannt der Rede harren. Ich verstehe die Ungeduld. Doch es ist nicht meine Schuld, wenn zum eigenen Hochzeitsfest sich die Braut nicht blicken lässt. Da ihr alle hungrig seid und, wie es scheint, das Warten leid, bitte ich in den Speisesaal. Dort gibt es das Abendmahl. Feinste regionale Speisen. Alles andere wird sich reißen. Da sagt freilich niemand nein. Alle stürmen gierig rein. Sie scheint all die schwer nervösen Gäste förmlich zu erlösen. Blöd ist nur, dass Julia, ihre liebe Köchin zwar, vom Dessert bis zum Salat alles vorbereitet hat. Doch sie wartet irgendwo schon seit Stunden auf ihr Go. Also läuft Marie sie suchen. Kruzifix, hört man sie fluchen. Bei der Suche wird ihr bang, denn sie sucht minutenlang, um sie schließlich bei den Linden hinterm Gasthof aufzufinden. Schnell, keucht sie im Raufmarschieren. Schnell, wir müssen bald servieren. Ich habe alle reingeschickt. Julia steht auf und nickt. Zu Befehl! Ruft sie und hetzt Richtung Hintertür, wo jetzt gerade Heimo eine raucht. Den hat sie jetzt noch gebraucht. Aus dem Weg, ich bin in Eile. Oder weißt du was? Ich teile dich gleich in der Küche ein. Komm doch bitte schnell mit rein. Schon ergreift sein neuer Schwarm Heimos tätowierten Arm. Dieser protestiert, sagt: Stopp! Das ist wirklich nicht mein Job. Doch sie meint in strengem Ton, gleichsam augenzwinkernd. Schon. Also folgt er in ihr Reich und geht ihr zur Hand sogleich. Uhr. Es switcht der Schauplatz dieser Dichtung nun kurz auf eine schmale Lichtung im Wald, nicht weit vom Kurhotel. Wer stöhnt denn da so laut und hell? Luise treibt's am Vordersitz mit Hans, der ist nicht minder spitz. Doch bei Luises wildem Takt graut Hans vor einem Herzinfarkt. Er windet sich mit aller Kraft aus ihrer rauen Leidenschaft. Bloß ist er wehrlos eingezwickt und wird erbarmungslos gefickt. Da drückt er plötzlich, unachtsam, mit seinem rechten Unterarm den Hebel neben seinem Sitz und löst dabei doch glatt, kein Witz, die Bremse, freilich ungewollt, woraufhin bald das Auto rollt. Luise stöhnt ihm ins Gesicht. Drum sieht er durch die Scheibe nicht, dass je die Böschung näher rückt. Das Auto rasselt wie verrückt den steilen Hang hinab und knallt in einen Baum. Sogleich erschallt ein fassungsloser Schrei von Hans. Er hat mit seinem Schädel ganz brutal Luise ausgenockt, die stumm und reglos auf ihm hockt. Der Airbag hat sich aktiviert. was ihm auch noch die Luft abschnürt. Die Katastrophe ist perfekt. Der Wirt, kann man so sagen, steckt im Auto fest und in der Scheiße. Und zwar auf sehr pikante Weise. Zurück ins Kurhotel zur Traube. Der allerletzte Funken Glaube an seine Trauung wird gekillt, als Wallis Handy plötzlich schrillt. Es ist Frau Fürst vom Standesamt. Die teilt ihm mit, dass sie mitsamt den Eheringen heimwärts düst, weil sie recht pessimistisch ist, dass die Verlobte noch erscheint. Frau Fürst entschuldigt sich und meint: Ich habe 3 Stunden ausgeharrt. Zu gerne hätte ich meinen Part erfüllt und sie verehelicht, was unglücklicherweise nicht in meiner Macht liegt, wenn die Braut so kurzerhand den Hut draufhaut. Ja, vielleicht klappt's ja ein andermal. Das hoffe ich auf jeden Fall. Ich wünsche noch ein schönes Fest. Der letzte Satz gibt ihm den Rest. Da pfeffert er das Telefon, verärgert Richtung Rezeption, wo es am Boden wild zerschellt. Nun sei einmal dahingestellt, ob es ihm deshalb besser geht, wiewohl man seinen Frust versteht. Der Speisesaal ist voll inzwischen. Es sitzen alle an den Tischen. Auf jedem Tisch steht Wein in Rot und Weiß, dazu ein bisschen Brot, sowie als kleines Amuse-Gueule Karottchen in Olivenöl. Des Weiteren am Kindertisch ein Multivitamin-Gemisch. Es warten alle aufs Bankett. Ein paar der Gäste sind schon fett. Manch einer kippt zum Zeitvertreib den Alk sich in den leeren Leib. Du, Erika, ich sag mal so, mich kitzelt langsam ein Flamau. Braunt Kurt in Richtung seiner Schwester. Die sagt: Jetzt pass mal auf, mein Bester. Und holt ein dubioses Buch heraus. Das handelt vom Versuch, sich von der Sonne zu ernähren. Sie will es Kurt sogleich erklären. Darauf hat er jetzt keine Lust. Viel lieber hätte er gewusst, wo seine Frau Luise ist, die er seit Stunden schon vermisst. Er sieht Marie vorübergehen. Ach, bleiben Sie doch kurz mal stehen. Ihr Mann ist doch der dicke Wirt. Der hat mir meine Frau entführt. Die wollten nach Verena schauen und sind zusammen abgehauen. Marie macht widerwillig Halt und reagiert auch dergestalt. Ich weiß beim besten Willen nicht, warum das alte Sackgesicht mich hier alleine lässt, der Depp. Denn während ich hier Gläser schlepp, sitzt er bequem in seinem Polo und das anscheinend nicht mal solo. Ich danke für die Info und den potenziellen Scheidungsgrund. Marie läuft mit dem Biertablett daraufhin übers Tanzparkett und stellt mit einem Wups die frisch gezapften Biere auf den Tisch des sturzbesoffenen Brautanhangs, der sich als Quell des Chick-Gestanks entpuppt. Andrea ignoriert das Rauchverbot und inhaliert. Und schon beschwert sich Opa Klaus. Mach doch die Zigarette aus. Ich habe Asthma und bin 18. Andrea qualmt erst recht. Sie macht sich nur lustig über seine Rüge und äschert in die leeren Krüge. Ein bisschen mehr Respekt, mein Kind, wie frech die jungen Leute sind, brummt Klaus in seinen weißen Bart. Das ist doch wirklich keine Art. Ganz recht, mischt Jens aus Frankfurt sich da ein und murmelt nachdenklich. Ich fürchte, diese ganze Jugend kennt weder Ehre, Scham noch Tugend. Entsetzt blickt seine Frau ihn an. Du klingst ja wie ein alter Mann. Das hat auch Opa Klaus gehört. Daran ist doch wohl nichts verkehrt. Dann sind wir immerhin schon 2. Er winkt vergnügt Marie herbei. Ich kriege bitte 2 Averna für mich und diesen netten Herrn da. Marie sagt: Kommt sofort. Und geht vorbei am irren Mike. Der steht ganz blöd im Weg herum und murrt. Er klagt, dass ihm der Magen knurrt. Wie lange dauert das denn noch? Was ist denn los mit ihrem Koch? Sie weiß nicht, wann das Essen kommt, sagt: Gleich, mein Herr. Und startet prompt zur Küche, um mal nachzusehen, wie dort denn so die Dinge stehen. Jedoch ist es nicht mehr vonnöten, die Küchenräume zu betreten. Denn Julia kommt ihr entgegen, mit Töpfen auf zwei Servicewegen. Die schubst sie mit Elan sogleich hinüber zum Buffetbereich. Knapp hinter ihr schiebt Heimo die Desserts. Ganz so, als hätte er nie was anderes gemacht bisher. Ist andererseits auch nicht so schwer. Und mit dem Rest folgt hinter ihm das fünfköpfige Serviceteam. Marie packt gleich mit an. Schon wird der Rucola-Salat dressiert. Die Köchin arrangiert noch die Koteletts und den panierten Brie, stellt jede Sauce an ihren Platz, flambiert die Creme Brûlée ratzfatz und legt das Ei zum Beef Tartare. Es duftet alles wunderbar. Die Leute kriegen davon Wind und stürmen zum Buffet geschwind. Der Hunger scheint schon wirklich groß. Es drängen alle hemmungslos und schaufeln sich von allen Gängen in widerwärtig großen Mengen die Teller voll, um sich darüber herzumachen wie im Fieber. Die Gier ist ungeheuerlich und wirklich nicht mehr feierlich. Da hauen alle munter rein. Derweil ist Walli ganz allein und lauscht von Ferne dem Krawall im gut gefüllten Speisesaal. Mit feuchten Augen fragt er sich: Warum denn nur? Und warum ich? Uhr. Die Gäste haben zugelangt. Vereinzelt wird Kaffee verlangt. Die meisten aber sind zunächst einmal zufrieden und relaxed. Sie nippen ohne Hast und Gier entweder Weißwein oder Bier. Man plaudert, murmelt, scherzt und trinkt und schaut mal, was der Abend bringt. Doch dann wird es ganz plötzlich still. Gespenstisch ruhig, wenn man so will. Denn Walli steht am Bandpodest und atmet ein ganz tief und fest. Die Leute sind gespannt, was kommt. Er startet seine Rede prompt und spricht in sehr erregtem Ton recht hastig in das Mikrofon. Es freut mich, dass ihr alle heute so zahlreich hier erschienen seid. Der Zettel hier in meiner Hand ist vollgeschrieben bis zum Rand mit Dankesworten, Schmalz und Lob. Das alles ist nun aber ob der Umstände bedeutungslos. Ich halte diese Rede bloß, weil es das Protokoll verlangt, dass man der Festgesellschaft dankt. Ich frage mich allerdings, wofür soll ich euch danken, wenn ich mir so anschaue, wie ihr frohgemut an dem Buffet euch gütlich tut. Ihr fresst, als wäre nichts geschehen und bechert fleißig. Habt ihr denn komplett verdrängt, was Sache ist? Ganz ehrlich, ich bin richtig pisst. Ihr feiert einfach ohne mich. Und was ist mit Verena? Ich weiß immer noch nicht, wo sie steckt. Euch ist das einfach wurscht. Ach, leckt mich alle miteinander am Arsch. Ihr ignorante Drecksbagage. Nach diesem furiosen Tadel, da könnte man wohl eine Nadel, selbst die von Tannen oder Föhren beim Aufprall auf den Boden hören. Als wär's an seiner Lage schuld, fetzt er das Mikro aufs Pult. Oh, wie das pfeift. Das schmerzt im Ohr. Da eilt wer aufs Podest empor. Ja, es ist Heimo, der sich sputet und schnell das laute Mikro mutet. Schon setzt das derbe Pfeifen aus. Die Gäste spenden ihm Applaus. Er ordnet ihn nicht richtig ein und denkt sich, man verlange sein Eröffnungslied. Er geht beschwingt zu seinem Keyboard hin und singt sogleich nach einem kurzen Sager voll Inbrunst seinen ersten Schlager. Ein Dreifel hoch im Lott. Ich hoffe, dass ihr gut drauf seid heute. Es gibt zum Feiern einen Grund. Drum führen wir das Glas zum Mund und trinken alle zam, zam, zam auf unseren lieben Bräutigam. der Kasse und mein Bier am Kassenband. Da sah ich es deutlich, es war kein Ring an deiner Hand. Du fragtest mich leise, sammeln sie schon treue Punkte? Das war der Augenblick, als es bei uns beiden funkte. Du wolltest 20 Euro für das Bier, da kniete ich mich nieder vor dir. Die Kunden in der Schlange schimpften mich, doch ich sang unbeirrt mein Lied für dich. Für eine Hochzeit braucht es zwei, ich bleibe dir für immer treu. Bald stehen wir vom Traualtar und unser großer Traum wird wahr. So kniee ich vor dir und flehe, ich will mit dir den Bund der Ehe. Dann sind wir beide nicht mehr frei, für eine Hochzeit braucht es zwei. Genau am Ende vom Refrain, da hechtet Valentin ganz jäh in Richtung Heimo und tritt ihn mit seinem Lackschuh voll ins Kinn. Was soll denn das, du dummes Schwein? Legt Walli los, ihn anzuschreien und bläst dem Sänger fest den Marsch. Was ist das für ein Lied, du Arsch? Zum Heiraten braucht's zwei. Das hast du wirklich gut erkannt, du Spast. Ein Raunen geht durchs Publikum. Auf einmal prackt es Walli um, weil Heimo, der am Boden liegt und Wallis Bein zu fassen kriegt, ihn niederringt. Mit vollem Schwung. Er setzt schon an zu einem Sprung, schon schlägt ihm Walli ins Gesicht. Woraufhin Heimos Nase bricht. Der Schmerz ist groß, das Blut spritzt weit, weswegen er hysterisch schreit. Doch Walli hat noch nicht genug. Er schnappt sich einen Wasserkrug und zielt damit auf Heimos Kopf. Da landet ein Spaghetti-Topf auf Wallis Schädel. Dieser stöhnt, bevor ein letztes ertönt. Es schmeißt ihn auf der Stelle um. Die Köchin hat das Riesentrumpf von Topf ihm einfach ganz eiskalt auf seinen roten Kopf geknallt. Vorbei ist der brutale Zank. Der Troubadour umarmt zum Dank die gute Julia recht fest, was sie sich gern gefallen lässt. Für Hans indes war dieser Streit willkommene Gelegenheit, nach seinem stundenlangen Fehlen sich unbemerkt ins Haus zu stehlen. Da sieht ihn leider Onkel Kurt. Der startet einen wilden Spurt in Richtung Hans, bevor er ruft: Na warte, du verdammter Schuft! Du warst im Wald mit meiner Frau, das wirst du büßen, dumme Sau! Hans läuft, so schnell er kann, hinaus. Doch rutscht er in der Kurve aus und kracht mit vollem Schwung. Oje, frontal in das Salatbuffet. In dem Moment betritt Marie den Saal und sieht verwundert, wie ihr Mann sich vom Salat befreit. Mit großer Unbeholfenheit. Da lächelt sie und sagt: Nicht schlecht. Du Drecksack, das geschieht dir recht. Valentin liegt auf der Bühne. Hans tut gegenüber Sühne. Von der Bühne sieht man einen dünnen, roten Blutbach seinen Weg sich langsam unter Tischen bahnen, um sich zu vermischen zwischen all den Gästewaden mit den scharfen Marinaden. Diese Sauce aus Öl und Blut passt vielleicht nicht allzu gut. Und dann doch, wenn man so mag, sinnbildlich für diesen Tag. ...23 Uhr. Das Fest neigt sich zu seinem Ende. Der Panoramablick spricht Bände. Da hocken noch die letzten Reste der über 100 Partygäste. Sie schauen recht betreten drein und schlürfen stumm den warmen Wein. Auf einer Bank schläft Opa Klaus laut schnarchend seinen Dusel aus. Gleich neben ihm löst Jens gechillt das Kreuzworträtsel in der Bild. Andrea hat zu viel gefeiert und sich am Locus vollgereiert. Erika legt vor dem Klo für Veronika Tarot. Luise schaut beschämt ins Glas und stochert in den kalten Fraß und trinkt allein mit trübem Blick und schämt sich für den sinnlos Fick. Ihr Panscherl Hans sitzt zugedröhnt im Stüberl, bechert Bier und stöhnt. Er trinkt ein Schlückchen Gerstensaft. Da tut die Erdanziehungskraft ihr Werk. Der Wirt fällt plötzlich. Zack, vom Sessel, wie ein nasser Sack. Marie fungiert als Pflegerin für den Maladen Valentin. Er liegt verletzt in seinem Bett und döst. Die Wirtin ist so nett, ihm seine Wunden auszuspülen, zur Sicherheit den Puls zu fühlen, Jasminöl in den Raum zu sprühen und ihm Kamillentee zu brühen. Sie sieht den armen Walli leiden und denkt dabei: Ich lass mich scheiden. Ich kann nicht mehr. Ich muss hier raus. Ich halt den Trottel nicht mehr aus. Weit fröhlicher sind Julia und Heimo unten in der Bar. Sie haben stundenlang gequatscht und sich dabei ganz sanft betatscht. Zuerst am Knie, dann schon am Arm. Der Sekt ist kühl, die Luft ist warm. Da greift sie Heimos Nacken und küsst ihn ganz zärtlich auf den Mund. So klingt der Abend langsam aus. Man merkt, die Luft ist völlig raus. Es bleibt ein trister Gästerest, der sich gelangweilt gehen lässt. Soweit die Kurzkonklusio für Walli, Heimo, Hans und Co. Doch das Figurenkabinett ist leider noch nicht ganz komplett. Gleich hinterm Haus, beim Fichtenwald, sitzt eine hagere Gestalt, alleine, unter einem Baum. Er regt sich nicht, man sieht ihn kaum. Der irre Mike starrt in die Nacht. Er beißt sich in die Faust und lacht. Man hört, er lacht recht schrill und laut. Nur er weiß nämlich, wo die Braut geblieben ist. Ja, es war er, der sie nach einer wirklich sehr erbarmungslosen Übeltat seit Mittag am Gewissen hat. Nun, das Motiv war trivial, sowas wie Eifersucht. Egal. Auf jeden Fall, der irre Mike hat sich ganz heimlich, still und feig, längst aus dem Staub gemacht und sitzt am dunklen Waldesrand. Da spitzt er seine Lippen und pfeift die vertraute Schlagermelodie. Die Hochzeit von Marc Karnal. Christoph Grissemann als Erzähler. Michaela Bilgari als Julia, Andrea und Frau Fürst. Sarah Victoria Frick als Marie, Erika, Veronika und Tante Jella. Reinhold G. Moritz als Heimo, Hans und der irre Mike. Martin Fischer als Valentin, Opa Klaus, Jens und Onkel Kurt. Und Christian Willewald als Christian Willewald. Tongestaltung: Manuel Radinger und Martin Leitner. Regieassistenz Daniela Gassner. Regie Marc Karnal. Redaktion Kurt Reisenecker. Produktion Österreichischer Rundfunk 2021. Sie hörten das erste im Paarreim verfasste Hörspiel des Österreichischen Rundfunks im 21. Jahrhundert. Wenn Sie diese Hochzeit möglichst räumlich erleben wollen, im Ö1 Podcast bieten wir Ihnen eine von unserem Tonmeister Martin Leitner hergestellte binaurale Fassung für das Hören mit Kopfhörern. Und zwar unter sound.orf.at/podcast/OE1. Das ist Musik von Klaus Trabitsch. Unsere Literaturhinweise noch. Morgen in der Holde Kunst liest Andrea Jonasson Liebesgedichte aus dem Nachlass von Christine Lavand. In den Gedanken können Sie die Kärntner Autorin Lydia Mischkulnik hören und die Menschenbilder bringen ein Porträt des Autors und Hörspielschaffenden Helmut Peschiner. Um 16 Uhr ist in den Ö1 Literaturgesprächen bei Katja Gasser die Autorin Cordula Simon zu Gast.